Pavel Vlasov ist am 1. Mai verhaftet worden. Iwan Wesowtschikow bringt Pelagea Vlasova nach Rostow zu seinem Bruder Nikolai, dem Lehrer. Nikolai Iwanowitsch, ich bringe dir hier die Mutter unseres Freundes Pavel, Pelagea Vlasova. Ihr Sohn ist am 1. Mai verhaftet worden. Daraufhin hat man ihr in ihrer alten Wohnung gekündigt und wir haben ihrem Sohn versprochen, sie in Sicherheit zu bringen. Deine Wohnung ist unverdächtig. Niemand kann behaupten, dass du irgendetwas mit der revolutionären Bewegung zu tun hast. Jawohl, das ist nur die Wahrheit. Ich bin Lehrer und würde meine Stellung verlieren, wenn ich wie du solchen Hirngespinsten nachjagen wollte. Ich hoffe aber, dass du Frau Vlasova, die keine Unterkunft hat, dennoch hier behalten wirst. Du wirst mir, deinem Bruder, damit einen Gefallen tun. Ich habe keinen Grund, dir einen Gefallen zu tun. Ich missbillige alles, was du machst, außerordentlich. Es ist alles Unsinn. Das habe ich dir oft genug bewiesen. Aber das betrifft nicht Sie, Frau Vlasova. Ihre Notlage sehe ich ein. Außerdem habe ich sowieso eine Aufwärterin nötig. Sie sehen, dass hier große Unordnung herrscht. Du müsstest dir natürlich etwas Geld für Ihre Arbeit geben. Sie muss doch Ihrem Sohn ab und zu etwas schicken. Ich könnte Ihnen natürlich nur ein ganz kleines Gehalt aussetzen. Er versteht von Politik so viel wie dieser Stuhl. Aber er ist kein Unmensch. Du bist ein Dummkopf, Iwan. Frau Vlasova, in der Küche ist ein Sofa. Darauf können Sie schlafen. Ich sehe, dass Sie Ihre eigene Wäsche mitgebracht haben. Hier ist die Küche, Frau Vlasova. Ich danke dir, Nikolai Iwanowitsch. Und ich bitte dich, auf die Frau Acht zu geben. Sie ist in die Unruhen des 1. Mai hineingeraten und soll jetzt zur Ruhe kommen. Sie sorgt sich um das Schicksal ihres Sohnes. Du bist mir für sie verantwortlich. Ich werde sie nicht in die Politik hineinziehen, wie ihr das macht.